schönen Abend, schönen Tag, jeden schönen guten Morgen hier, den man hier uns hört. Und bis zum nächsten Mal, wenn Roman wieder dabei ist bei Only for Your Information. Danke dir, Roman. Danke, tschüss. Tschüss. Only for Your Information, der Podcast, der dich informiert.